faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt offene gegend diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt offene gegend wanderer ja sie sind's die dunkeln linden dort in ihres alters kraft und ich soll sie wiederfinden nach so langer wanderschaft ist es doch die alte stelle jene hütte die mich barg als die sturmerregte welle mich an jene dünen warf meine wirte möcht ich segnen hülfsbereit ein wackres paar das um heut mir zu begegnen alt schon jener tage war ach das waren fromme leute poch ich ruf ich seid gegrüßt wenn gastfreundlich auch noch heute ihr des wohltuns glück genießt baucis mütterchen sehr alt lieber kömmling leise leise ruhe laß den gatten ruhn langer schlaf verleiht dem greise kurzen wachens rasches tun wanderer sage mutter bist du's eben meinen dank noch zu empfahn was du für des jünglings leben mit dem gatten einst getan bist du baucis die geschäftig halb erstorbnen mund erquickt der gatte tritt auf du philemon der so kräftig meinen schatz der flut entrückt eure flammen raschen feuers eures glöckchens silberlaut jenes grausen abenteuers lösung war euch anvertraut und nun lasst hervor mich treten schaun das grenzenlose meer lasst mich knien lasst mich beten mich bedrängt die brust so sehr er schreitet vorwärts auf der düne philemon zu baucis eile nur den tisch zu decken wo's im gärtchen munter blüht laß ihn rennen ihn erschrecken denn er glaubt nicht was er sieht ihm folgend neben ihm stehend daß euch grimmig mißgehandelt wog auf woge schäumend wild seht als garten ihr behandelt seht ein paradiesisch bild älter war ich nicht zu handen hülfreich nicht wie sonst bereit und wie meine kräfte schwanden war auch schon die woge weit kluge herren kühne knechte gruben gräben dämmten ein schmälerten des meeres rechte herrn an seiner statt zu sein schaue grünend wies an wiese anger garten dorf und wald komm nun aber und genieße denn die sonne scheidet bald dort im fernsten ziehen segel suchen nächtlich sichern port kennen doch ihr nest die vögel denn jetzt ist der hafen dort so erblickst du in der weite erst des meeres blauen saum rechts und links in aller breite dicht gedrängt bewohnten raum im gärtchen am tische zu drei baucis zum fremdling bleibst du stumm und keinen bissen bringst du zum verlechsten mund? Philemon. Möcht er doch vom Wunder wissen, sprichst so gerne, thu's ihm kund. Baucis. Wohl, ein Wunder ist's gewesen, läßt mich heut noch nicht in Ruh, denn es ging das ganze Wesen nicht mit rechten Dingen zu. Philemon. Kann der Kaiser sich versünd'gen, der das Ufer ihm verliehn? Tät's ein Herold nicht verkünd'gen, schmetternd im Vorüberziehn? Nicht entfernt von unsern Dünen ward der erste Fuß gefasst. Zelte, Hütten, doch im Grünen richtet bald sich ein Palast. Baucis. Tags umsonst die Knechte lärmten, Hack und Schaufel, Schlag um Schlag. Wo die Flämmchen nächtig schwärmten, stand ein Damm den andern Tag. Menschenopfer mußten bluten, nachts erscholl des Jammers Qual. Meer ab flossen Feuergluten, morgens war es ein Kanal. Gottlos ist er, ihn gelüstet unsere Hütte, unser Hain. Wie er sich als Nachbar brüstet, soll man untertänig sein. Philemon. Hat er uns doch angeboten schönes Gut im neuen Land. Baucis. Traue nicht dem Wasserboden, halt auf deiner Höhe stand. Philemon. Lasst uns zur Kapelle treten, letzten Sonnenblick zu schaun. Lasst uns läuten, knien beten und dem alten Gott vertraun. Ende von 5. Akt im Gärtchen.